Juliette mit 10 Jahren. Wir waren Stadtkinder. Mit 10 Jahren hatte meine Frau die längsten Haare in der ganzen Schule. Der Schimmer und die Farbe waren wie von Safianleder. Wir waren schon seit 4 Jahren Mann und Frau. Unsere Ehe wurde von aller Welt anerkannt. Zuallererst von unseren Eltern, besonders meinen, die in solchen Dingen großzügig dachten. Manchmal luden sie meine Frau ein, bei uns zu übernachten. Das Umgekehrte geschah nie, denn ihre Eltern fanden, dass es dazu noch zu früh sei. Diese Einschränkung war mir unbegreiflich. Ihnen blieb doch nicht unbekannt, dass ihre Tochter die Nacht oft bei mir verbrachte. Die Übertretung war also in meinem Elternhaus erlaubt, aber nicht in ihrem. Das schien mir seltsam. Aber ich sagte nichts dazu, aus Sorge, Juliette zu verletzen. Meine Eltern waren nicht reich. Wir hatten eine Dusche, aber kein großes Badezimmer. Aus diesem Grund bleibt eine Badewanne für mich immer der Inbegriff von Luxus. Das Duschzimmer war ungeheizt und ich habe daran eine Erinnerung, von der ich nur schwer verstehen kann, warum sie mir so gefällt. Seit Juliette und ich Mann und Frau waren, wuschen wir uns zusammen, ohne dass mich dies im geringsten verwirrte. Die Nacktheit meiner Frau war eine Naturerscheinung, wie Regen oder ein Sonnenuntergang, und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, darin etwas Erotisches zu sehen. Außer im Winter. Abends, bevor wir schlafen gingen, duschten wir zusammen. In diesem eiskalten Zimmer mussten wir uns entkleiden. Ein Abenteuer. Jedes Mal, wenn wir ein Kleidungsstück ablegten, stießen wir ein Geheul aus wegen der Kälte, die nun tiefer in uns eindrang. Und wenn wir nackt wie die Frösche waren, hörte man nur noch einen einzigen, langgezogenen, frostklirrenden Schrei. Wir schlüpften hinter den Vorhang und ich drehte den Hahn auf. Das Wasser kam zuerst mit arktischer Temperatur, was neues Gebrüll hervorrief. Meine unreife Gattin wickelte sich in den Plastikvorhang, um sich zu schützen. Dann, einen Augenblick später, begann die Dusche kochenden Regen zu speien und wir schrien unseren Schreck mit schrillem Gelächter heraus. Ich war der Mann und das Einstellen der Wassertemperatur war Männersache. Es war sehr schwierig, denn wenn man den Hahn nur mindestens streifte, wechselte der Guss von siedend heiß zu eiskalt oder umgekehrt. Ich musste wenigstens 10 Minuten herumprobieren, um die erträgliche Mitte zu finden. Währenddessen wartete Juliette und lachte vor Entsetzen bei jedem Umschlagen der Temperatur. Wenn das Wasser richtig war, streckte ich die Hand nach ihr aus, damit sie zu mir unter den Strahl kam. Der Vorhang entrollte sich und gab ihre weiße, 10-jährige Magerkeit preis, umhangen von einem gewaltigen, fuchsroten Haarschopf. Ihre Zierlichkeit raubte mir den Atem. Sie kam und schmiegte sich unter das flüssige Rutenbündel. Sie stöhnte vor Wohlgefühl, weil ich die Temperatur so wundervoll eingestellt hatte. Ich nahm ihr langes Haar und durchtränkte es. Ich sah mit Erstaunen, wie es unter dem Wasser seine Fülle verlor. Ich drückte es zusammen, als wollte ich ein Tau daraus machen. Ihr Rücken in seiner ganzen Blässe war mir zugekehrt, mit den spitz vortretenden Schulterblättern, die wie angelegte Flügel aussahen. Ich nahm ein Stück Seife und rieb es ihr durchs Haar, bis es schäumte. Ich türmte das Haar auf ihren Schädel und knetete daraus eine Krone, die größer war als ihr Kopf. Dann seifte ich ihren Körper ein. Wenn meine Hand zwischen ihren Schenkeln entlang glitt, schrie sie durchdringend, weil es sie kitzelte. Anschließend spülten wir uns gegenseitig stundenlang ab. Wir fühlten uns zu wohl unter dem warmen Regen, als dass wir Lust gehabt hätten, ihn zu verlassen. Aber irgendwann musste es sein. Ich drehte den Hahn mit einem Ruck zu, meine Frau zog den Vorhang auf und ein Schwall kalte Luft drang auf uns ein. Wir heulten zusammen auf und stürzten uns auf die Handtücher. Juliette lief blau an und ich musste sie abrubbeln. Sie lachte und versicherte zähneklappernd, »Ich sterbe!« Sie streifte ihr langes, weißes Nachthemd über und befahl mir, so schnell wie möglich ins Bett zu kommen, um sie zu wärmen. Ich kam ins Zimmer und sah nichts mehr von ihr als die nassen Haare. Sie waren das einzige greifbare Zeichen ihrer Anwesenheit, denn ihr dünner Körper wölbte die Bettdecke nicht auf. Ich schlüpfte neben sie und sah in ihrem Gesicht, dass sie zu Späßen aufgelegt war. »Mir ist kalt«, sagte sie. Dann nahm ich sie in die Arme, drückte sie fest an mich und behauchte ihr den Hals mit warmer Luft. Darum sind meine einzigen Kindheitserinnerungen, die man als erotisch bezeichnen könnte, mit dem Winter verknüpft. Sie erstaunen mich durch den steten Wechsel zwischen Lust und Schmerz, als ob erst das Leiden unter der Kälte nötig gewesen wäre, damit ich die Reize meiner 10-jährigen Frau nicht nur bewundern lernte, sondern auch Mittel und Wege fand, mich an ihnen zu erfreuen. Heute begreife ich, dass dies die besten Erinnerungen aus meiner Kindheit und daher auch aus meinem Leben sind. Warum zum Teufel hatte erst ein Quälgeist kommen müssen, damit ich im Gedächtnis einen solchen Schatz wiederfand? Juliettes Haar war nun weiß, und sie trug es kurz geschnitten. Davon abgesehen hatte sie sich nicht verändert. Nichts an ihr erinnerte ans Altwerden. Vielmehr schien sie von einer langen Krankheit genesen zu sein, bei der sie ihre Mähne eingebüßt hatte. Was von ihrem Haar geblieben war, hatte eine wundervolle, künstlich wirkende Farbe, das bläuliche Weiß eines romantischen Ballettröckchens. Und es war samtweich, von einer Feinheit, die nicht von dieser Welt zu sein schien. Selbst der Flaum auf dem Kopf eines Säuglings wäre borstiger gewesen. So musste Engelshaar sich anfühlen. Engel haben keine Kinder, und Juliette hatte auch keine. Sie ist ihr eigenes Kind und meines. Man kann sich nicht vorstellen, wie langsam die Tage verstreichen. Alle Welt behauptet, die Zeit verginge schnell. Es stimmt nicht. In diesem Januar stimmte es weniger denn je. Genauer gesagt, jede Periode des Tageslaufs hatte ihr eigenes Tempo. Die Abende lang und geruhsam, die Morgen kurz und hoffnungsvoll. Zu Beginn des Nachmittags beschleunigte eine unausgesprochene Angst den Minutentakt zu einem Wirbel, und dann um 4 Uhr blieb die Zeit stehen. Es war schlecht eingeteilt. Der schmale Streifen Zeit, der Monsieur Bernardin zufiel, wurde schließlich zum Hauptteil unseres Tageslaufs. Wir wagten es uns nicht einzugestehen, aber wir waren sicher, in diesem Punkt gleicher Meinung zu sein. Ich hatte die Aufgabe des heldenmütigen Widerstands übernommen. Da unser Gast uns belästigte und gar nichts sagte, war es dann nicht logisch, dass ich ihn mit einem Schwall pausenlosen und nichtssagenden Geredes überschüttete? Pausenlos, damit ich mich nicht langweilte, und nichtssagend, damit ich ihn langweilte. Ich muss gestehen, dass ich mich gelegentlich dabei ertappte, wie ich an dieser Übung Vergnügen fand. Ich, der ich in Gesellschaft nie viel geredet hatte, sah mich nunmehr dazu gezwungen, sofern man Monsieur Bernardin als Gesellschaft bezeichnen konnte. Meine Erfahrung als Lehrer kam mir dabei zugute, aber dies war etwas ganz anderes als der Unterricht im Gymnasium. Dort gab ich mir Mühe, die Aufmerksamkeit der Schüler festzuhalten. Hier in meinem Wohnzimmer versuchte ich im Gegenteil so uninteressant wie möglich zu sein. Auf diese Weise machte ich eine unverhoffte Entdeckung. Es ist viel unterhaltsamer, andere zu langweilen, als sie mitzureißen. Wenn ich meiner Klasse einen lebhaften Eindruck von Cicero zu geben versuchte, kam es vor, dass ich innerlich ein Gähnen unterdrücken musste. Wenn ich dagegen unseren Quälgeist mit unverdaulichen Brocken meiner Gelehrsamkeit überhäufte, konnte ich nicht umhin zu frohlocken. Ich begriff endlich, warum akademische Vorlesungen fast immer einschläfernd sind. Da ich in der Rolle des Anöders noch ungeübt war, hatte ich manche Aussetzer, in denen mir nichts einfiel. Ich überspielte sie, so gut ich konnte. Eines Tages, als ich eben eine Stunde lang über Hesiod gefaselt hatte, geriet ich wieder in ein solches Gedankenloch. Der Dämon machte sich zunutze, um mir eine indiskrete Frage einzuflüstern. Und Madame Bernardin? Der Nachbar ließ sich Zeit mit einer Reaktion, und dieses Mal konnte ich ihn verstehen. Nach seiner Frau gefragt zu werden, nachdem man 5 Sekunden zuvor noch mit Hesiod traktiert wurde, das konnte einen schon ein wenig aus dem Gleichgewicht bringen. Tatsächlich antwortete er mir überhaupt nicht, er schaute mich nur entrüstet an. Aber daraus machte ich mir nichts mehr, denn inzwischen hatte ich eine allgemeingültige Wahrheit erfasst. Palamed schaute nie anders als verdrossen oder missbilligend drein. Ich beharrte auf meiner Frage. »Ja, Sie wissen doch, wie wir uns jeden Tag auf Ihren Besuch freuen. Unsere Freude wäre noch größer, wenn Ihre Frau uns die Ehre erwiese, mit Ihnen zu kommen.« In Wahrheit sagte ich mir, dass die Situation im Beisein seiner besseren Hälfte auch nicht schlimmer werden könnte. Und da mein Vorschlag unserem Gast nicht zu gefallen schien, gefiel er mir umso besser. »Ich kenne doch Ihr sprichwörtliches Feingefühl, Palamed. Was halten Sie davon, wenn Sie morgen Nachmittag mit ihr zum Tee oder Kaffee kommen?« Schweigen. Juliette würde sich über weibliche Gesellschaft freuen. Wie heißt Madame Bernardin mit Vornamen? 15 Sekunden stummes Nachdenken. Bernadette. Bernadette Bernardin? Ich brach in ein idiotisches Gelächter aus und war glücklich über meine eigene Ungezogenheit. Palamed und Bernadette Bernardin, ein seltsamer Vorname, vereint mit einem banalen, aber iterativen. Herrlich! Nun geschah etwas Unerwartetes. Unser Nachbar nahm Stellung. Sie kommt nicht. Oh, Verzeihung, ich habe Sie geärgert. Bitte verzeihen Sie mir. Ihre Vornamen sind reizend. Nicht deswegen. So viel hatte er noch selten gesprochen. Ist sie etwa krank? Nein. Im vollen und genüsslichen Bewusstsein meiner Indiskretion fragte ich weiter. Verstehen Sie sich gut mit ihr? Ja. In dem Fall sagen Sie doch einfach Ja, Palamed. Also, es ist beschlossen. Und damit Sie gezwungen sind, uns Ihre Frau vorzustellen, laden wir Sie nicht zum Tee ein, sondern zum Abendessen, morgen um 8 Uhr. Und, wie Ihnen nicht unbekannt ist, eine Einladung zum Essen abzulehnen, wäre sehr unhöflich. Juliette kam aus der Küche und sah mich entsetzt an. Ich beruhigte sie mit einem Blick und fuhr ohne den Schatten eines Skrupels fort. Allerdings, weil wir im Hinblick auf einen so festlichen Anlass unsere Vorbereitungen treffen müssen, bitten wir Sie, mein lieber Palamed, uns morgen Nachmittag nicht zu besuchen. Dies eine Mal sehen wir uns erst am Abend. Juliette kehrte in die Küche zurück, um ihr unbändiges Gelächter verbergen zu können. Monsieur Bernardin war tief bestürzt. Gewiss war dies der Grund, warum er zu unserem Erstaunen schon 5 Minuten vor 6 aufbrach. Ich war begeistert. Vergnügt über sein Missbehagen und unsere tückische Einladung, lachten wir noch eine ganze Weile schallend. »Überhaupt, Emil, wir sollten Sie jeden Abend einladen, dann hätten wir die Nachmittage frei.« »Eine Idee. Aber warten wir lieber ab, bis wir herausgefunden haben, was Bernadette Bernardin für eine reizende Person ist. Ich ahne, dass sie berauschend sein muss.« »Schlimmer als ihr Mann kann sie nicht sein.« »Ehrlich.« Wir brannten darauf, sie kennenzulernen. Juliette wurde schon um 5 Uhr morgens wach. Der erwartete Besuch versetzte sie in solche Aufregung, dass ich mir Sorgen machte. Mit ihrem 6-jährigen Lächeln fragte sie mich, »Und wenn wir Ihnen nun etwas Ungenießbares vorsetzen?« »Nein, vergiss nicht, dass wir es ja auch essen müssten.« »Glaubst du? Wie ging es anders?« Jedenfalls, es wäre keine gute Politik. Besser das Gegenteil. Wir setzen sie durch übertriebenen Aufwand in Verlegenheit. Wir ziehen uns viel zu elegant an und auf den Tisch kommen so erlesene Gerichte, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Aber so elegante Kleidung und was man für ein pompöses Essen alles so braucht, haben wir doch gar nicht. Nimm's nicht so wörtlich. Es geht doch nur darum, ihnen zu zeigen, dass wir zu gut für sie sind. Und das sind wir allemal. Und wir zeigten es ihnen. Mit einem wahren Fanatismus wurde das Wohnzimmer geputzt und gewienert. Den Nachmittag verbrachten wir mit Küchenvorbereitungen. Abends kleideten wir uns an, beide so unpassend wie möglich. Juliette entschied sich für ein hautenges Kleid aus schwarzem Samt, das ihre zierliche Figur betonte. Pünktlichkeit, so heißt es, ist die Höflichkeit der Könige. Aber was wäre von einem König zu sagen, bei dem dies die einzige Form von Höflichkeit wäre? Nun, er könnte unser Nachbar sein. Der war immer pünktlich. Auf die Minute. Punkt 8 Uhr klopfte es an die Tür. Monsieur Bernardin erschien uns schlank und gesprächig. War er abgemagert? Hat er sprechen gelernt? Nicht im Mindesten. Aber nun hatten wir seine Frau kennengelernt. Es ist schon lange her, da hatten wir uns Satyricon von Fellini angesehen. Juliette hatte meine Hand nicht losgelassen, als liefe da vor uns die Wiederkehr der lebenden Toten ab. In dem Augenblick, wo der Hermaphrodit in der Grotte entdeckt wurde, hatte ich gemeint, sie würde aus dem Saal laufen. Solche Angst hatte sie gehabt. Als Madame Bernardin eintrat, stockte uns der Atem. Sie war ebenso beängstigend wie Fellinis Geschöpf. Sie sah dem Hermaphroditen zwar nicht im Mindesten ähnlich, schien aber wie er einem Grenzbereich des Menschlichen anzugehören. Der Nachbar war über die Schwelle getreten und hatte dann die Hand nach draußen ausgestreckt. Er hatte etwas Gewaltiges, Langsames hinter sich her durch die Tür gezogen. Es handelte sich um einen Fleischberg, der ein Kleid trug. Oder vielmehr der mit einem Stoff umwickelt war. Wir mussten dem Augenschein glauben. Da sonst nichts anderes mit dem Doktor kam, war zu folgern, dass diese Protuberanz Bernadette Bernardin hieß. Doch nein, das Wort Protuberanz passte nicht. Ihr Fett war zu glatt und zu weiß, um an ein Gewächs dieser Art denken zu lassen. Eine Zyste. Dieses Ding war eine Zyste. Eva war aus einer Rippe Adams gemacht worden und Madame Bernardin war sicherlich als Zyste im Bauch unseres Quergeists herangewachsen. Manchmal operiert man ja einem Patienten eine Zyste aus dem Leibesinnern heraus, die doppelt oder dreimal so viel wiegt wie er selbst. Palamed hatte das Gewächs geheiratet, von dem man ihn befreit hatte. Natürlich war diese Erklärung ein reines Hirngespinst meinerseits. Dennoch schien sie alles in allem glaubhafter zu sein als die vernünftige Version. Dass diese Geschwulst eines Tages eine Frau gewesen sein könnte, sogar eine, für die sich ein Ehemann gefunden hatte, nein, der Verstand konnte sich mit einer solchen Möglichkeit nicht abfinden. Es war nicht der Moment, um sich den Gedanken hinzugeben. Wir mussten das Paar in unserem Haus empfangen. Juliette betrug sich heroisch. Sie trat der Zyste entgegen, streckte ihr die Hand hin und sagte, »Madame, welche Freude, Sie kennenzulernen!« Zu meiner großen Überraschung löste sich ein fetter Tentakel von dem Fleischberg und ließ sich von den Fingern meiner Frau berühren. Ich hatte nicht den Mut, es Juliette nachzutun. Ich führte die beiden Schwergewichte ins Wohnzimmer. Madame wurde ins Kanapé gezwängt. Monsieur setzte sich in seinen Sessel. Dort rührten sie sich nicht mehr und schwiegen. Wir waren bestürzt. Besonders ich, der ich diese Invasion herbeigeredet hatte. Dieses Auftürmen von Fett unter unserem Dach. Und dabei hatte ich diese Initiative doch ergriffen, um unseren Nachbarn in Verlegenheit zu bringen. Bernadette besaß keine Nase. Zwei undeutlich erkennbare Löcher schienen der Atmung zu dienen. Zwei schmale Schlitze, oberhalb davon, öffneten sich vor den Augäpfeln. Doch konnte man nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Augen etwas sahen. Am meisten zu denken gab mir der Mund. Man hätte meinen können, der eines Kraken. Ich fragte mich, ob diese Öffnung wohl Laute hervorbringen konnte. Sehr artig redete ich sie an, mit einer Selbstverständlichkeit, die mich selbst überraschte. »Madame, was kann ich Ihnen anbieten? Einen Kier? Ein Gläschen Sherry? Portwein?« Etwas Erschreckendes passierte. Der Fleischberg wandte sich dem Garten zu und stieß einige erstickte Grunzlaute hervor. Palamed, der diese Sprache zu verstehen schien, übersetzte, »Keinen Alkohol.« Verwirrt machte ich weitere Angebote. »Fruchtsaft? Orange, Apfel, Tomate?« Neue Geräuschsalve. Der Dolmetscher gab weiter, »Ein Glas Milch, heiß und ohne Zucker.« Nach 10 Sekunden Unbehagen fügte er hinzu, »Für mich einen Kier.« Juliette und ich waren heilfroh über die Gelegenheit, in die Küche zu flüchten. Während die Milch auf dem Herd stand, wagten wir nicht, uns anzusehen. Um die Atmosphäre zu entspannen, murmelte ich, »Ob man ihr das in einem Fläschchen serviert?« Lachkrampf des kleinen Mädchens mit den weißen Haaren. Der fette Tentakel streifte meine Hand, als ich ihr das Glas reichte. Ein Schauer des Widerwehens lief mir den Rücken hinunter. Das war noch gar nichts gegen den Ekel, der mir die Kiefer verkrampfte, als das Glas an den Mund angelegt wurde. Die Öffnung entfaltete sich an den Rändern, wo anscheinend die Lippen waren, und begann zu inhalieren. Die Milch wurde in einem einzigen Zug eingesogen, aber in mehreren Wellen hinuntergespült. Jede Schluckbewegung erzeugte ein Geräusch, wie wenn man mit einem Gummisaugnapf einen verstopften Ausguss reinigt. Mir graute. Nur schnell ein paar Worte finden. Irgendwas reden. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Wenn ich mein Unbewusstes zu Wort kommen ließ, war es immer indiskret. Nach 15 Sekunden antwortete der Gatte. 45 Jahre. 45 Jahre mit dieser Zyste. Ich begann, seine Geistesverfassung besser zu verstehen. »Zwei mehr als wir«, sagte ich voll Bewunderung für so viel eheliche Ausdauer. Ich merkte, dass meine Stimme einen falschen Klang hatte. Darum konnte ich nicht mehr kontrollieren, was ich sagte, und so stellte ich eine ungeheuerliche Frage. »Haben Sie Kinder?«